Empörung. Ausgesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Empörung. Es freuen sich die Schergen und die Schächer, dass man die Unschuld peinigt und verhöhnt. Gebunden steht das Opfer, dran ein Frecher, Tyrannendünkel seiner Willkür frönt. So muß zu Fluch und ewigem Verderben der Schwache dulden die metallne Faust, die, ihm ihr Schandmal in das Fleisch zu kerben, auf den gebeugten Nacken niedersaust, zu seinem mörderischen Handwerk rüstet, sich auf dem Markte der gedungne Knecht, der Menschenwohnungen zu Staub verwüstet, vom Boden tilgt ein wehrloses Geschlecht, wie von bekränzten Stieren an Altären, dem frommen Opfertod geweiht, raucht warm das Menschenblut zu einer Gottheit Ehren, und keiner fällt den Henkern in den Arm. Einst tönte eine Botschaft in die Lande, die in Erbarmen wandelte die Gier und schlug um alle Menschen Liebesbande. Was ihr den Ärmsten tut, das tut ihr mir. Wo wächst die Kraft, dass sie die Flammen schüre, den Mordgeist wie ein Spukgebild verscheucht, mit Allgewalt an alle Herzen rühre? Was diesen hier geschieht, das tut man euch. Wann schwillt zu solch zerstörerischer Welle getretner Menschengeist, dass er sich bäumt, wild überflutet seine eigne Schwelle und dann gelassen wieder weiterschäumt? Ende von Empörung.